Träume, er liebte die Musik. Sein Leben war ein Cocktail aus Wahnsinn und Genie. Billy war ein Held in seiner Fantasie. Verzauberte die Menschen mit seiner Melodie. Billy war ein Zocker, sein Trumpf war sein Talent, hat jedes Ass im Ärmel für seinen Traum verschenkt. Billy war ein Cowboy, geliebt hatte er nie. Billys große Liebe war seine Melodie. Die Freiheit, doch zahlte ihren Preis. Am Neujahrsmorgen fand man ihn bedeckt von Schnee und Eis. Die Melodie in Billys Herz ist lange nicht verstummt und sie erinnert uns daran, die Besten sterben jung.